nirgends schöner wohl als wie am deutschen Rhein. Der Rhein, der hat das Monopol für Wein und Mägdelein und Männer von besonderem Schlag mit Fröhlichkeit gepaart, verbürgen schon seit Jahr und Tag des Rheines Eigenart. Wenn ich der Wein so süffig wär, die Mägdelein so nett, und wenn es morgens nicht so schön, so wunderschön im Bett. Was kümmert mich die Adria, der Lido lässt mich kalt. Für mich wächst hier der Malaga, hier ist mein Aufenthalt. Es gibt nur einen deutschen Rhein, hier lässt man Sorgen, Sorgen sein. Ich pfeife auf London und Paris, am Rhein, da ist mein Paradies. Die alten Deutschen tranken ein, das Lied lebt immer fort. Am Ufer saßen sie des Rheins, das war der richtige Ort. Und wo die Väter einst gezecht, da wollen wir nicht ruhen. Wir wollen mit demselben Recht hier fröhlich weiter tun. Hallo, Herr Wirt, den Becher her und füll ihn bis zum Rand. Wir trinken auf den Vater Rhein und auf den reinen Strand. Wir trinken auf den deutschen Strom, der Menschen fröhlich stimmt. Stoß an auf das, was uns gehört und was uns keiner nimmt. Es gibt nur einen deutschen Rhein, hier lässt man Sorgen, Sorgen sein. Ich pfeife auf London und Paris, am Rhein, da ist mein Bad.